Im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Dome das große heilige Köln. Im Dom, da steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. Meines Lebens Bildnis hat's freundlich hineingestrahlt.